I really enjoy that. It's really fun to set up the idea of creating this enormous proscenium. Es ist für mich ein großer Spaß, andere Welten zu entwerfen. Mir gefällt die Idee, eine riesige Bühne zu kreieren, sagte Ridley Scott einmal. Und viele andere, fremde, manchmal visionäre Welten schuf er in der Tat in den 35 Jahren seiner Karriere. Ob draußen im All, was ist das für ein Funksignal? Menschlichen Ursprungs? Im römischen Kolosseum oder in Robin Hoods Sherwood Forest. So entstanden Klassiker der Filmgeschichte wie Alien oder Blade Runner, dieser Science-Fiction-Film, der für das Genre stilbildend wurde. Sie ist ein Replikant, nicht wahr? Sie weiß es nicht. Aber sie beginnt es zu vermuten. Vermuten? Wie kann es nicht wissen, was es ist? Eine düstere Zukunft, die Ridley Scott in Blade Runner zeichnet, in der die Grenze zwischen Mensch und Maschine, Replikant, nicht mehr auszumachen ist. Rachel ist ein Experiment, nicht mehr. Düstere, nicht selten ambivalente Helden bevölkern die Filme von Ridley Scott. Was ist das Schlimmste an dieser Demütigung? Ist es die Frage, welches Licht ihr Versagen auf ihre Mami und ihren Daddy wirft? Aber ob das Kino Komplexität jenseits von Schwarz-Weiß-Zeichnung aushalten kann? Wir setzen im Kino zu sehr, meint Ridley Scott, auf das simplifizierte Erzählen. The problem is that we tend to be driven by simplicity and simplistic approach to narrative, don't we? Vielleicht ist aber auch Ridley Scott selber bei all seinen grandiosen Weltentwürfen nicht immer frei gewesen von diesem marktkompatiblen Einfachen. Nach den Anfängen bei der BBC und rund 2000 Werbeclips debütierte Ridley Scott 1977 im Kino mit der Joseph Conrad-Verfilmung Die Duellisten und filmte sich fortan durch die Genres. Science-Fiction-Film, Gangster-Drama, Kreuzritter-Epos, Geheimdienst-Thriller, Gladiatoren-Film, den er mit Gladiator quasi neu begründete. Gut 4 Jahrzehnte, ein Film nach dem nächsten. 2012 kam Prometheus ins Kino. Zwar bot dieses von Scott Aficionados ersehnte Prequel zu Alien, dem Klassiker von 79, nur eine enttäuschende Geschichte mit flachen Charakteren, aber auch die härtesten Kritiker konnten ihr Staunen über das atemberaubende Design nicht verleugnen. Und da war er wieder, der alte, häufig monierte Widerspruch bei Ridley Scott. Nicht erst in Prometheus fügten sich beim Altmeister, der übrigens keine Kritiken liest, don't read your own press, whether it's good or bad. Nie, wie er behauptet, nicht immer fügten sich große Bilder und die Story überzeugend zusammen. Bei Black Hawk Down nicht, bei Robin Hood nicht, ebenso wenig bei Hannibal. Doch Ridley Scott war immer gut für Überraschungen. Keiner hätte wohl gedacht, dass er nach dem monumentalen Kreuzfahrer-Epos Königreich der Himmel von 2006 eine kleine, leichte Sommerkomödie wie Ein gutes Jahr hinbekommen würde. Ob er einen Plan hätte für den nächsten Film? Nein, meinte Ridley Scott einmal. It never was a plan. Er springe einfach zu dem, was ihn als nächstes interessiere. I just jump into what fascinates me next. Ein spannendes, widersprüchliches, manchmal geniales, dann wieder zum Achselzucken reizendes Werk hat er bis jetzt vorgelegt. Weiter geht's immer noch, trotz 75 Jahren. In jedem Fall ist einer der weisesten Sätze von einem der einflussreichsten Regisseure Hollywoods über das Filmemachen und die Qual des Filmemachers dieser hier. Nichts ist so einfach, sagt Ridley Scott, wie es aussieht. Nothing is as easy as it looks. Im Kino.